Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Holy shit, war das heute wieder heiß draußen. Das ist Wahnsinn, wirklich Hochsommer. Und hatten eigentlich schwere Unwetter angesagt gegen 17 Uhr, ist aber nichts viel runtergekommen. Und gähnen. So, morgen habe ich meinen Arzttermin um 12 Uhr und bin schon total hibbelig, total kirre, was meine Ärztin dazu sagt, was die Rentenversicherung mir geschrieben hat. Da bin ich ja mal total gespannt drauf und wie gesagt, 12 Uhr habe ich morgen Termin und dann müssen wir mal gucken, oder ich muss mal gucken, ob die Anwältin, ob meine Ärztin genau das Gleiche vermutet, was ich auch vermute. Und, ja. Gibt auch nicht viel zu sagen im Moment. Ich bin ein bisschen down, könnte den ganzen Tag pennen. Aber, Wetter soll ja am Wochenende, glaube ich, schöner werden. Und. Und dann müssen wir mal weiter schauen. Wie gesagt, heute gibt es nichts weiter zu berichten. Und ich sage euch morgen auf jeden Fall, was meine Hausärztin gesagt hat zu dem Schreiben von der Rentenversicherung. Und das war's auch. Wie gesagt, heute nicht viel zu sagen. Hab wieder den Gena verschluckt. Kein Clown, ein Gena. Beide Kippfenster auf hier unterm Dach. Es weht ein kühles Lüftchen und mal gucken, was am Wochenende noch so alles ansteht. Im Moment habe ich da leider auch keinen Plan für. Und mal gucken, was nachher noch im Fernsehen ist. Und das war's erstmal. Euch allen noch einen angenehmen Abend. Wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. Ciao.